Anlässlich des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il gab es am 16. Dezember im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Gedenkveranstaltung der Jugend und Studenten unter dem Motto »Wir werden ewig treu bleiben«. Auf der Veranstaltung, die mit der dichterischen Erzählung und dem Chor »Sein ganzes Leben« begann, erinnerten sich die auftretenden Folklore an das revolutionäre Leben von Genossen Kim Jong-il, der sich durch hervorragende Ideologie und Führung unsterbliche Verdienste um Vaterland, Revolution, Epoche und Geschichte erwarb. An der Veranstaltung beteiligten sich der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Sun Yongnam, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, diejenigen, die den Staatsführern Koreas begegneten oder diesen bekannt sind, die Jugendlichen und Studenten.